herzlich willkommen zum Uncast Episode 590. Das Beste will jeder anbieten. Nein, nicht haben. Anbieten. Ganz genau. Ja, Google beispielsweise will das ja mit dem Pixel 6 jetzt machen. Aber Sony möchte es auch machen. Tja, und unzählige andere Firmen auch. Und naja, was ist das Beste? Das Beste. TM. Naja, nicht ganz so einfach. Und deswegen kann ich diese Frage auch heute nicht beantworten. Ja. Ganz klar. Aber ich kann euch sagen, was sich getan hat bei dem Pixel und bei Sony. Und ihr wisst ja, Sony, da bin ich immer in Lauerstellung, weil ich mag Sony. Ja. Wenn sie nicht so verrückt wären bei den Smartphones. Aber erstmal komme ich zu ganz anderen Sachen. Zum Beispiel die Moto Watch 100 ist jetzt offenbar ein Ding. Ja. Die soll demnächst starten und damit die erste, oder ist es die erste? Naja, jedenfalls eine Motorola Smartwatch. Das ist eine interessante Sache, würde ich mal sagen, auf jeden Fall. Ja. Nur, wenn wir mal überlegen, kann der Name Motorola jetzt noch irgendwie was reißen? Wie geht es euch? Sagt ihr jetzt, boah, eine Motorola Smartwatch, das muss genial sein. Oder sagt ihr, ja, Motorola, Samsung, Xiaomi, Amazfit, egal, ja, Smartwatch, der muss was anderes sein, außer dem Namen. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da relativ neutral, also für mich ist es jetzt nicht wirklich was Besonderes, dass es jetzt eine Motorola Smartwatch geben soll. Ich gucke mehr darauf, was kann denn diese Smartwatch denn? Und da die Sportfunktion und Herzfrequenz und Gesundheitsfunktion für mich das Beste an der Smartwatch sind, ist das halt auch mein Fokus. Klar, Herzrate, also Pulssensor, klar, ist drin. Ja, wunderbar. GPS-Support, ja, okay. 5 Atmosphären Wasser. Dicht, okay, ja, auch nicht schlecht, aber auch nichts mehr Weltbewegendes. Wo ist die Unterscheidung? Wo ist die Unterscheidung? Ja. Vielleicht, weiß nicht, vielleicht gibt es da noch was Besonderes da dran. Jedenfalls könnte es der Preis sein. Aber ehrlich gesagt, das würde mich selbst schon nicht mehr interessieren, groß, wenn da keine ECG, also EKG, Einkanal-EKG-Funktion mit dabei wäre. Ja, die anderen fangen jetzt an bei der Galaxy Watch mit Blutdrucksensoren. Ihr habt richtig gehört, Blutdrucksensoren und die Apple Watch, die kommende Apple Watch, also jetzt sind die aktuelle, ja, sondern das Nachfolgemodell, da ist schon wieder jetzt durchgesickert, dass die sogar einen, haltet euch fest, Blutzuckersensor haben soll. Das ist für viele Millionen Menschen dann unverzichtbar. Aber jetzt, ja, okay, ne, Herzfrequenzsensor, das ist so eine Geschichte. Also das ist jetzt minimalst Standard. Das kann jedes Billigding für 20 Euro kann das machen. Na, also da muss schon mehr gehen. Nun ja, wir werden sehen, was jetzt da kommt. Ist dort Wear OS drauf? Das wäre zumindest ein Punkt, was dann vielleicht eine Motorola Smartwatch abheben könnte, weil es gibt nicht allzu viele Wear OS Smartwatches. Die meisten haben ihre eigenen kleinen, geschlossenen Betriebssysteme. Meistens auch ohne richtiges App-Universum. Aber das ist, wie gesagt, für mich eigentlich kein großes Problem. Aber es könnte hier zumindest mal ein Pluspunkt für eine Motorola Watch sein. Aber ich glaube, da müssen wir einfach nur ein bisschen abwarten, bis dann eben diese Watch auch vorgestellt wird. Tja, Samsung Galaxy S22 Ultra. Ich muss sagen, wenn sich diese Bilder bewahrheiten, die jetzt hier aufgetaucht sind, von, ja, vielleicht nicht unbedingt jetzt das Design an sich, ja, aber das Design verbunden mit der Farbe, die es hier geben soll, ein schönes Olivgrün. Das ist natürlich genau mein Ding. Ich liebe Olivgrün. Und das würde mich da zumindest optisch mal sehr, sehr ansprechen. Kommt auch mit einem S-Pen. Ja, und es soll ja angeblich die Note-Reihe dann auch ersetzen, zumindest mal in dieser, in diesem Teil, ja, Zeitbereich jetzt. Vielleicht kommt wieder mal ein Note, aber jetzt die nächste Generation soll anscheinend ohne Note-Gerät auskommen. Stattdessen eben das Galaxy S22 Ultra für alles beide. Waterdrop-Kamera, Front-Facing und ja, das ist dann auch schon so ziemlich alles, was man weiß. Tolle Farbe und ja, was käme dann noch? Experten haben sich jetzt hier das Bild genauer angeguckt und sind etwas enttäuscht vom Kamerasetup. Das soll nicht so prickelnd sein, aber ehrlich gesagt, da würde ich jetzt nicht so viel drauf geben, weil also es ist noch nicht mal, ja, anhand von einem Bild kann man ja nicht unbedingt sehen, ob jetzt wirklich die gleichen Kameras verarbeitet sind. Ja, es sieht wohl so aus wie bei einem anderen Modell von Galaxy, aber ob da jetzt wirklich die gleichen Sensoren verarbeitet sind, das kann man ja so nicht erkennen anhand von einer einfachen Fotografie. Und ich möchte auch noch hinzuwerfen, es ist noch nicht sicher, meiner Meinung nach, ob das dann auch wirklich das finale Foto ist, ob das wirklich so ganz genau aussieht oder ob es nicht doch noch ein paar Änderungen gibt. Mir egal, Hauptsache die Farbe stimmt, ja, die ist nämlich richtig schön. Naja, ja, ich gucke auf Farben, ne? Unglaublich, ne? Vielleicht wäre auch dann das Honor 50 interessant. Das gibt es nämlich auch in einer wunderschönen Farbe. Wie nennen sie sich nochmal? Mal gucken. Frost Crystal, genau. Frost Crystal. Aber auch Emerald Green und Honor Code sehen sehr, sehr interessant aus. Ja. Ich rede vom Honor 50. Das Honor 50, das ist nämlich jetzt tatsächlich in Europa eingetroffen. Zusammen mit dem Honor 50 Lite. Ich konzentriere mich jetzt hier mal auf das Honor 50. Das für 530 Euro startet mit 6 GB RAM und 128 GB Storage, was natürlich nicht so prickelnd ist. Die Version mit 8 GB und 256 GB Storage sind 600 Euro. Und ehrlich gesagt, die Preise verwundern mich. Die Preise verwundern mich. Das ist nicht mehr Honor. Das ist nicht mehr Honor, so wie wir das kennen. Denn für dieses Gerät ist es einfach zu viel. Ja, das Honor 50 hat auch einen Snapdragon 778G und dann seht ihr schon, das ist nicht ein Flaggschiff-Prozessor. Ja, das ist vielleicht am oberen Ende der Midrange-Geräte. Aber für den Preis gibt es dann doch schon bessere Geräte, viel bessere Geräte. Da hilft auch nicht, dass es ein 6,5 Zoll 120 Hertz OLED-Screen ist. Die 108-Megapixel-Kamera gepaart mit einer 8-Megapixel-Kamera, das ist auch ein sehr absurdes, eine sehr absurde Zusammenstellung meiner Meinung nach. Und naja, die 66 Watt Fast Charging, ja, ist mir jetzt auch nicht so wichtig. Ne? Tja. Also ich bin wenig begeistert von der Preisgestaltung, weil es einfach hier für diese Ausstattung doch etwas happig ist. Das ist nicht das, wie gesagt, was ich von Honor gewohnt bin. Vielleicht, nee, eigentlich sind das die, das sind ja die offiziellen Preise, die jetzt eben gezeigt wurden. Ja. Übrigens, Hauptkamera ist, um das nochmal ein bisschen zu präzisieren, eine 108 Megapixel Weitwinkelkamera, dann 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Ich sag's mal kurz, also 8 Megapixel können in die Tonne kloppen. Das ist Technik von 2010, ja. Das kann man vergessen. Ja, 2 Megapixel Makrokamera, was man damit überhaupt noch anfangen soll, und 2 Megapixel Tiefensensor. Das geht in Ordnung, aber 2 Megapixel Makrokamera, also ich weiß nicht, also ehrlich gesagt, wenn ich mir das so angucke, ist die Kamera einfach eine Single-Kamera. Fertig. Den Rest kann man vergessen. Das ist so Spielzeug, das ist nix. Ja. Naja. Natürlich, man ist es ja schon gewohnt, ja, offenbar gibt es hier auch größere Modelle außerhalb Europas. Ich schaue nur mal auf der offiziellen Seite nach, ob das hier tatsächlich so der Fall ist oder ob man die auch hier bei uns bekommt. Es gibt nämlich noch eine Version mit 12 GB Hauptspeicher. Ja, ich sehe das auch tatsächlich. So, und jetzt muss ich gerade nochmal hier, genau, ich habe jetzt die offiziellen Preise von der offiziellen Seite von Honor und da ist eben die 6 GB mit 128 GB Speicher für 529 Euro und die, wie ich eben schon erwähnt habe, die 8 GB mit 256 GB Speicher 599,90, also 600 Euro. Ja, so, das ist also jetzt dieses Ding. Gut, es gibt noch Earbuds 2 Lite dazu, also Earbuds 2 Lite gibt es kostenlos mit dazu. Ja. Oder man kann auch noch zwei weitere Geschenke dazu nehmen für 90 Cent oder 1 Euro Aufpreis. Dann kriegt man noch eine Hülle mit dazu, Silikon-Hülle. In schwarz. Damit macht man sich natürlich das schöne Design kaputt. Ne? Also Frost Crystal, das hat wirklich was. Das ist so ein, das sieht so aus wie so ein silbernes Gehäuse, das aber so funkelnden Metallblättchen drin hat. Das ist wirklich schön gemacht. Und das Honor Code ist halt mit dem Honor Schriftzug übersät, aber in einer sehr schönen Art und Weise. Ja. Emerald Green ist auch nicht so schlecht, meiner Meinung nach. Aber die große Version übrigens gibt es nur mit in Schwarz und in Frost Crystal. Ja. Sehr, sehr schade. Ja, aber wie gesagt, das ist etwas. Teuer ist es nicht. Das ist auch wieder sowas wie beim Pixel. Ja, also teuer ist es nicht. Aber es ist eben auch kein Hammer. Und ehrlich gesagt, 649 Euro für das Pixel 6, auch wenn ich kein Pixel-Fan bin, würde ich dann doch eher ausgeben als die 599 für dieses Gerät, weil eben die Kamera beim Pixel unbestreitbar besser ist. Und der Prozessor, obwohl man über den Google Tensor so noch nichts weiß, ist auf jeden Fall performanter als der 778G 5G-Prozessor, der hier drin eingebaut ist. Ich meine, gut, was soll ich sagen, das ist das erste Gerät, das in Europa auf den Markt kommt, seit eben hier sich Honor selbstständig gemacht hat, sozusagen von Huawei getrennt hat. Und da weiß ich jetzt nicht, wie streng man hier beurteilen soll, aber es ist schon mal ein mäßiger Einstand und ich hoffe, dass da vielleicht noch in Zukunft was anderes kommt, was dann ein bisschen besseres Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Ja, es ist ein leidiges Thema. Ich rante darüber fast jede Woche. Ja, rege ich mich darüber auf. Was sich die Firmen eigentlich dabei denken, ob die noch ganz dicht sind, ja, wenn sie solche Mondpreise verlangen in Europa, was in ihren Köpfen vorgeht, ja, zumal auch man immer wieder sieht, dass die Preise in anderen Regionen deutlich günstiger sind. Das geht sogar so weit, dass es um Hunderte von Euro geht. Und da kann mir niemand mehr erzählen, da kann Steuer, Zoll und alles Mögliche drauf sein. Das kommt nicht mehr hin. Das kommt einfach nicht mehr hin. Ja, und es stellt sich dann auch die Frage, warum man zum Beispiel in einem Land so ein Gerät zum Hälfte vom Preis anbieten kann. Da stimmt doch was nicht. Das ist eigentlich nur Abzocke dann. Das heißt, man zahlt mehr, als man eigentlich müsste, weil man im falschen Land lebt. Ja. Und das ist natürlich etwas, wo ich sage, nö, das sehe ich dann nicht aus. Und dann ist das Telefon gestorben für mich. Das ist ganz klar. Wenn wir das Redmi Note 11 Pro und Pro Plus irgendwann mal bekommen würden in Europa, dann wäre das sicherlich so ein Anwärter. Diese Geräte sind für den Preis relativ gut. Ja, die haben eine durchaus solide Leistung. Ja, gut, der Prozessor ist mit dem Helio G96 ist es, Entschuldigung, Moment, MediaTek 920 so. Ist es zwar nicht ganz auf dem wirklichen High-End Drohnen, ja, aber trotzdem nicht schlecht. Nur bei dem Note 11 Pro ist der Preis 8 GB, 256 GB Storage bei $328 angesiedelt, wenn man die chinesische Währung direkt in Dollar umrechnet. Das wäre dann bei uns umgerechnet, ja, also sogar ja noch weniger. Ne? Ich mache mal spaßeshalber. Ja, gucke ich mal gerade den aktuellen Wechselkurs von heute. Wenn ich das dann also umrechnen würde, wären wir bei 283 Euro. Ja, ihr könnt davon ausgehen, dass das Gerät mindestens 499 Euro bei uns kosten würde. Ja, so war das bisher eigentlich fast immer. Und ich muss mal gerade gucken, wenn ich die Yuan direkt umrechnen. Ein Euro. Moment. So ist das halt schwierig hier, diese Umrechnungsdinger. Ja, 283 Euro, ganz genau. Also stimmt schon. Tja, da. Sind wir dann wären wir da weit davon entfernt. Ne? Das Note 11 Pro Plus, 8 GB, 256 GB Version, $359, also kaum teurer. Hat bessere Kamera, hat besseres Kamerasystem und 120 Watt Fast Charging, weiß nicht, für was man das braucht, aber okay. Natürlich auch ja, hohe Auflösung vom Display. Ich bin ehrlich gesagt, sehr angetan von dem Gerät. Ich hätte es gern, aber ich weiß, dass das fast nicht, also das hat fast keine Chance, dass das zu uns kommt. Und von daher hat sich das Gejammere dann wahrscheinlich eh erledigt. Ja. Aber okay, was soll's? Ich meine, wichtig wäre dann in dem Fall, dass es eben auch vom Preis her in den Regionen wären. Dann hätte man echt einen Schlager. Ich meine, das Redmi Note 11 Pro Plus für $359, ja, bei uns, das wäre natürlich der absolute Überflieger. Ja. Also preis-leistungsmäßig richtig toll. Das Oppo Reno 7 SE 7 und 7 Pro, Das ist auch so ein Gerät, wo ich eigentlich nicht davon ausgehe, dass es bei uns jetzt demnächst aufschlägt. Aber es ist zumindest nicht ganz ausgeschlossen, dass es in Europa kommt. Ja, über verschiedene Online-Händler gibt es die Dinger dann auch tatsächlich offiziell. Ja. Auch das Reno 7 kommt hier. Das ist eh zumindest mit einem Dimensity 920er Chipsatz, ja, und 12 GB RAM, 256 GB Storage, 90 Hertz Refresh Rate, das Display mit 6,43 Zoll. Ja, also das hört sich alles sehr, sehr gut an. Ja. Das Reno 7 Pro hat eine 50-Megapixel-Kamera drin mit einer 64-Megapixel-Omnivision Ultra-Weitwinkel-Kamera. Seht ihr, das ist eine Weitwinkel-Kamera. Keine 8-Megapixel. Ja. Und 13-Megapixel-Telefotolinse. Das ist natürlich auch schön zum Ranzoomen. Ja. Auch das gibt es bis 12 GB RAM, 256 GB Storage, und das Reno 7 Pro hat einen Snapdragon 888 Prozessor drin. Ja, gut, die anderen, das lasse ich jetzt erstmal beiseite, weil, wie gesagt, solange die Teile nicht offiziell angekündigt sind für Europa, ist es eigentlich auch relativ, ja, wurscht, muss ich sagen. Ja, ich weiß, es gibt natürlich immer die Möglichkeit zu importieren. Deswegen ist das auch der einzige Grund, warum ich das überhaupt noch erwähne. Ja, ich bin's wirklich leid. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin's wirklich leid, ständig von so geilen Geräten, die man sich auch leisten kann, zu sprechen. Und wir bekommen die einfach nicht. Wir bekommen die einfach nicht. Ja, ich weiß nicht, was da los ist. Hat man uns als Markt schon aufgegeben? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist jedenfalls sehr, sehr, sehr frustrierend. Und genau dasselbe gilt auch für das Lenovo Xiaojin Tablet. Ja, Xiaojin Pad Pro 12.6. Ein echtes Flaggschiff-Tablet. Ja. Ja, wie der Name schon vermutet lässt, 12,6 Zoll Display. Ja, mit eine Auflösung 2560x1600 Bildpunkte Auflösung, 16:10 Format mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz oder Refresh Rate bei diesem Tablet. Ja, die Touch Sampling Rate ist 360 Hertz, damit ist das Teil Gaming tauglich. Aber, wisst ihr, ne, bei Tablets immer mit dem Speicher, was ist da los? Ja, kommt jetzt wieder so ein Hammer wie, ne, Billigprozessor oder wenig Speicher. Immerhin ist es ein Snapdragon 870. Also das ist schon mal nicht ganz so schlecht. Ja, ist zwar auch nicht, wie gesagt, der schnellste, aber auch nicht ungeeignet für zu zocken. Mit immerhin 8 GB LPDDR5 RAM und 256 GB UFS 3.1 Storage. Das ist doch mal eine Ansage, oder? Da kann man doch mal was anfangen. Da kann man sogar mal ein Spielchen wagen mit diesem Teil. Und mit dem 12,6 Zoll Display würde es bestimmt saugut aussehen. Die Kamera hinten hat dann auch 13 Megapixel. Ja, immer noch besser als die Ultraweitwinkelkamera beim Honor. Ja. Da ist auch eine Ultra-Weitwinkelkamera dabei mit immerhin 5 Megapixel. Ja. Front-Facing-Kamera mit 8 Megapixel für Videotelefonie ist, glaube ich, mehr als ausreichend. 10.200 mAh Akku mit 30 Watt Charging Power. JBL Quad-Speakers sind eingebaut mit Dolby Atmos-Technologie. Auch nicht übel. 4096 Sensitivity Levels für das Display. Das heißt, man kann mit einem entsprechenden Stift hier ganz gut zeichnen. Auch das für ein Tablet ja gar nicht so unwichtig. USB C, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 und GPS ist ebenfalls eingebaut, GPS-Module. Also alles, was man für ein echtes Tablet braucht. Und damit wäre das ja ein idealer Anwärter für viele, die jetzt endlich mal ein vernünftiges Android-Tablet wollen. Das Lenovo Zhaojin Pad Pro 12,6 mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. Cool. So, und jetzt ist natürlich die bange Frage, kommt das jemals nach Europa? Keiner weiß es. Niemand will dazu was sagen, weil, ne, man will sich ja nicht in die Nesseln setzen. Ich fände es schade, wenn das nicht kommen würde. Ich gebe noch nicht die Hoffnung auf und vielleicht, wenn das nicht bei uns erscheint, können hier noch ein paar Importeure vielleicht was machen. Aber dann haben wir wieder eben eine ganze Fülle von Problemen. Ja, was ist, ne, mit Support, mit Software-Updates und, die eben für uns dann möglicherweise nicht zur Verfügung stehen. Schade. Ich hoffe also, dass es noch offiziell bei uns released wird. Ich glaube, ja, morgen am Dienstag soll die offizielle Vorstellung sein bei Lenovo und ich hoffe, dass darüber dann, dann was gesagt wird über die internationale Verfügbarkeit des Gerätes. So, jetzt kommen wir mal zu Google und muss da erstmal mit etwas Unschönem anfangen. Also ihr wisst ja, diese E-Privacy-Regeln sind ja kontrovers. Auch bei mir sind die nicht immer und auch nicht komplett positiv bewertet. Also so ein paar Sachen finde ich zwar ganz gut, aber andere Sachen finde ich wieder vollkommen daneben. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das diese E-Privacy-Regelung der EU durchaus auch seine Widersacher hat. Vielleicht auch teilweise durchaus gerechtfertigt. Aber wenn dann ein Unternehmen wie Google sich brüstet damit, dass sie die E-Privacy-Regeln erfolgreich verzögert haben, dann ist es meiner Meinung nach ein Affront gegen die EU und gegen die Bürger, die in der EU leben. Laut einem Bericht von Heise hat Google nach eigenen Angaben oder hat Google hier mitgeteilt, nach eigenen Angaben, dass sie die umstrittene Gesetzgebung hinsichtlich der E-Privacy-Regeln in der EU ausgebremst haben. Unglaublich. Das ist ja, das ist unfassbar. Und diese neuen Details sind, so die New York Times, in einer ungeschwärzten Version der Klageschrift aufgetaucht, die der US-Bundesstaat Texas eingereicht hat, also Wettbewerbsklage gegen Google. Und dort ist das jetzt aufgetaucht in diesem Verfahren. Das ist meiner Meinung nach eine richtige Klatsche, die hier gegeben wird. Und das ist ein vollkommen inakzeptables Verhalten von Google. Und ich hoffe, dass hier auch die EU dieses zur Kenntnis nimmt und sich daran klemmt, ob das richtig ist, was dort steht und ob diese Aussage tatsächlich zutreffend ist. Und wenn dem so ist, dann erwarte ich auch von der EU, dass sie empfindliche Strafen gegen Google verhängt und natürlich sofort auf die sofortige Einhaltung dieser E-Privacy-Regeln bei Google hinarbeitet. Wenn sie das nicht können oder wollen, müssen sie ihre Dienste in Deutschland einstellen. Das ist ganz klar. Also so geht das nicht. Und wie gesagt, ich bin kein grundsätzlicher Fan von diesen E-Privacy-Regeln der EU, aber als so ein Unternehmen darf das in dieser Form nicht machen. Das ist wirklich übel. Naja, gehen wir mal zu was Erfreulicherem. Die Pixel-Geräte scheinen gut zu laufen. Ja. Momentan, also Google kommt offenbar gar nicht mehr nach mit den Bestellungen. Das ist schon ein gutes Zeichen für Google. Und ich habe jetzt verschiedene Reviews auch gesehen, das Google Pixel und vor allem das Pixel 6 Pro sind also nicht ganz so schlecht. Sind schon ordentliche Geräte, die auch gern mit eben den Flaggschiffen oder mit dem Flaggschiff von Apple, nämlich dem iPhone 13 Pro, also dem besten iPhone 13, ja, verglichen wurden. Und ja, kommt ganz gut weg, wenn auch bei jedem Test, wo ich gesehen habe, bei jedem Vergleich, wo ich gesehen habe, das iPhone dann minimal besser abgeschnitten hat. Aber ich sag mal, das ist noch im Bereich von, wo ich sage, naja, da hat bestimmt Apple wieder mal so einen mentalen Vorschuss von den Reviewern bekommen, ja, so nach dem Motto, es kann nicht sein, was nicht sein darf, ja, das iPhone muss im Ende doch irgendwie besser sein, dann finden wir noch irgendwelche Kategorien, damit es dann doch noch besser ist als das Google Pixel 6 Pro, also von daher nicht so schlecht, ja, und Achtungserfolg, wenn auch der Preis natürlich dann auch, tja, vielleicht eben auch im Vergleich zu Apple ganz gut ist, aber eben nicht im Vergleich zu anderen Android-Geräten. Aber das habe ich ja schon erwähnt. Und wie gesagt, ich bin's leid, dass da immer wieder zu sagen. Ich komme aber noch zu einer anderen Frechheit gleich dazu. Nur momentan eine erfreuliche Sache ist, Google bringt einige Features von dem Pixel 6 auch auf ältere Pixel-Smartphones, ja, was mich nicht wundert. Sehr viele Funktionen kann man übrigens auch bekommen, zum Beispiel von der Kamera, wenn man die Kamera-App installiert. Mittlerweile sind verschiedene APKs aufgetaucht von der Kamera-App, die es dann sogar tatsächlich ermöglichen, auf jedem Android 12-Telefon zum Beispiel diese Funktion zu nutzen, dieser Magic Eraser, ja, wobei, wie gesagt, mit dem Programm Retouch ist es auch schon seit vielen Jahren möglich und ich habe ja da schon ausführlich berichtet, war auch schon mal App der Woche, wie faszinierend das ist, es ist wie Magie, aber trotzdem, das gibt es jetzt auch hier in dieser Kamera-App mit drin und ja, ist auf jeden Fall eine gute Sache und wie gesagt, wenn man ein altes Pixelgerät hat, da kann man sich freuen, dass dort jetzt auch viele Funktionen von dem neuen Pixel auch auf den alten Pixel verfügbar werden. Da sieht man natürlich aber auch, wie viel von der Software abhängt und dass die Hardware eigentlich, naja, fast schon generic ist, ne? Wie man so schön sagt, so Standard, ja? Nur die Software unterscheidet sich da noch groß und wow. Ja, also gut, das will ich übrigens nicht abwertend jetzt nehmen. Der Tensor-Prozessor ist auf jeden Fall eine wichtige Geschichte und wird bei der Verarbeitungsgeschwindigkeit sicherlich von Nutzen sein. Aber da würde ich euch empfehlen, guckt mal die Tests im Internet an und entscheidet dann selbst, ob das gut ist oder schlecht ist, dass Google jetzt einen Tensor-Prozessor drin hat. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Vergleich zu anderen Smartphones mit Android OS gesehen, sondern immer nur den Vergleich zu dem iPhone. Und da muss ich sagen, sind die Echtzeitfilter, die Renderings, die gemacht werden, also das Bild rendern, was man aufgenommen hat und vor allem eben die Echtzeitbearbeitung, die ja erforderlich ist bei Videos, da geht es nicht nachträglich groß berechnen. Und da schneidet eben das iPhone deutlich performanter ab in dieser Bearbeitung, trotz Tensor-Prozessor. Aber wie gesagt, ich würde es gerne mal im Vergleich zu einem anderen Android-Gerät sehen, ob es da dann Vorteile gibt mit diesem Tensor-Prozessor. Jetzt komme ich hier zu zwei Meldungen, die gehören eigentlich irgendwie zusammen. Ja. Und zwar, Google hat Pixel 6 Bestellungen einfach so, ohne Grund, gecancelt. Also einfach ohne Erklärung einfach gelöscht. Etliche Nutzer sind davon betroffen und die sind natürlich nicht gerade erfreut. Die haben sich da auf diese Vorbestellung natürlich auch verlassen, haben sich gefreut und dann wird die Bestellung einfach gecancelt. Ja? Das ist nicht gerade schön und warum, weiß man nicht. Auf der einen Seite heißt ja, also von verschiedenen Tech-News-Seiten heißt ja, die Nachfragen waren offenbar so hoch, dass Google eben hier Bestellungen canceln müsste. Aber dann kommt eine weitere Meldung diese Woche dazu, und zwar, dass immer mehr Nutzer Display-Probleme melden. Und zwar recht heftige. Es gibt einmal Probleme mit flackernden Displays. Das hat Google mittlerweile auch bestätigt. Dann sind Bilder aufgetaucht von Displays, wo zum Beispiel das Punch-Hole falsch gemacht wurde. Also man hat zwei Punch-Holes reingemacht, versetzt, sieht furchtbar aus. So wie wenn man ein Blatt Papier, ja, locht, ja, und sieht, oh, hat nicht genau die Mitte erwischt. Jetzt, dann locht man nochmal und da hat man so ein halbes Loch an dem anderen Loch dran und furchtbar, ja. Unglaublich, ja. Display ist damit natürlich kaputt. Also das ist, also ich meine, es funktioniert, aber das sieht kaputt aus. Es ist furchtbar. Zum Glück ist Letzteres nicht so häufig passiert. Aber dieses flimmernde Display, da ist viel passiert. Außerdem sind mal wieder Probleme mit sogenannten Dead Pixels. Ja, damit meine ich nicht das Gerät kaputt, sondern einzelne Pixel auf dem Bildschirm, die eben nicht funktionieren. Aus dem falsche Kalibrierung offenbar von einigen OLED-Panels und ja, eine ganze Reihe von Display-Problemen. Und da frage ich mich natürlich, ob es da nicht so einen Zusammenhang gibt, dass auf einmal Vorbestellungen gecancelt wurden, ob es da nicht Probleme gibt mit einer Charge von Displays und die jetzt nicht mehr ausgeliefert werden sollen. Ja. Oder ob die zuerst getestet werden, bevor die rausgehen. Nur sollte das Google dann auch sagen, weil ich finde, das wäre ja sogar sehr positiv, wenn die jetzt sagen, oh Leute, Entschuldigung, wir haben ein Displayproblem, wir haben eure Vorbestellung gecancelt, damit ihr kein defektes Gerät bekommt und wir prüfen zuerst die defekten Geräte. Wir prüfen zuerst die Geräte, welche davon mit diesen Displayfehlern betroffen sind und damit wir keine kaputten Geräte verkaufen. Das wäre eigentlich ziemlich positiv, meiner Meinung nach. Also sollte es Google lieber auch sagen, wenn es so ist. Ja. Naja. So, und dann eben noch die Frechheit übrigens von Google. Ihr habt es vielleicht letzte Woche gehört, da kam ich so ein bisschen ins Stottern, als es darum ging, welche Ausstattungsversionen es gibt. Und auf der offiziellen Google Pixel 6 Pro-Seite im deutschen Google Store steht 128 und 256 Gigabyte. Aber bei amerikanischen Newsseiten habe ich immer wieder diese Woche gelesen von einer 512 Gigabyte Version. Und das hat mir keine Ruhe gelassen. Zuerst habe ich gedacht, naja, das sind Fehler, die vielleicht noch von irgendwelchen Vorberichten herrühren oder so. Nein, dann habe ich mal genauer geguckt und bin auf den Google Store USA gegangen. Da könnt ihr euch selbst davon überzeugen. Wenn ihr in den deutschen Google Store geht, könnt ihr 128 und 256 Gigabyte bestellen. Und in dem US Store gibt es auch eine 512 Gigabyte Version. Und das bedeutet, meiner Meinung nach, eine unglaubliche Frechheit von Google, dass wir in Europa nur die 256 GB-Version als Top-Modell kriegen und nicht die 512 GB-Version. Also auch Google ordnet Europa offenbar als zweite Klasse ein. Und das finde ich ein absolut schlimmes Signal. Und ich weiß nicht, also ich habe mir jetzt viele Gedanken gemacht, ob ich mir einen Vertrag zulegen soll mit einem Pixelgerät. Aber das tut jetzt gerade sehr stark negativ beeinflussen meine Entscheidung. Und da muss ich mir wirklich nochmals genau überlegen, ob ich das wirklich machen soll, weil ich finde das wirklich eine große Frechheit, dass wir hier die Topmodelle nicht mehr bekommen. Ja, ich weiß, alleine Google schuld ist es nicht. Auch ich verurteile auch die User in Europa, die immer wieder sagen, das brauchen wir nicht. Ach, das ist doch viel zu viel. Was soll man denn damit anfangen? Ja, ne? So, und ruckzuck ist man zweite Klasse in der Technik. Ne? So sieht's aus. Und leidtragend sind die Leute, die wirklich ein Top-Gerät haben wollen und es dann hier in Europa nicht bekommen, ne, weil sie im falschen Land sind. Ja. Echt, wirklich schlimm. Und wenn es so weitergeht, muss ich meine Sachen packen und nach Japan ziehen oder so. Dann ist, bin ich mindestens an, in einem Land, wo Technik auch richtig bewertet. Ja. Also ich habe ehrlich die Schnauze voll. Ja. Also, boah, könnte ich jetzt wieder einen riesen Fass aufmachen, ne, von den Tech-Legasthenikern, ja, die hier meinen, sie müssten immer auf die Low-Tech setzen, wenn andere Länder schon ein paar Jährchen uns voraus sind, dass uns das dann technisch auch zurückwirft. Und das dann natürlich auch reelle Konsequenzen hat. Also es ist mehr als nur eine Spielerei, ja, wenn wir an solche Sachen nicht mehr gewohnt sind und dahingehend auch ein ganz anderes Level haben, ja, dann wird die Zukunft eben von den Ländern gestaltet werden, die ein richtiges Tech-Level haben, die eben auch nach immer weiter besseren, schnelleren Sachen suchen. Und wir sind dann höchstens noch Absatzmarkt für die zweite Klasse Geräte, wie man hier mittlerweile im Smartphone-Bereich tatsächlich schon sieht. Es kommt immer wieder vor, bei chinesischen Firmen ist es ja eigentlich schon an der Tagesordnung, ja, weil also in China sind die Topmodelle durch die Bank besser ausgestattet als bei uns. Wenn man dort versuchen würde, ein 256 GB Phone als absolutes Topmodell zu verkaufen oder ein Gerät mit 8 GB, die würden einem auslachen. Ja, es ist ja sowas von 2000 irgendwas, ne? Nee, also das geht gar nicht. Und deswegen, klar, es ist nicht alleine Google schuld, aber trotzdem erwarte ich dann von einer Firma wie Google, ich meine, das ist immerhin nicht irgendein asiatischer Anbieter, der eben dort ihren Hauptmarkt hat, sondern davon sollte ich eigentlich ausgehen, dass Google alle Länder gleich behandelt und zumindest mal diese Option anbietet. Ja, kann ja sein, dass vielleicht in Europa nicht so viele Leute 256 GB an 512 GB Gerät kaufen würden. Aber Entschuldigung, Apple kann's. Und wenn Google das nicht will und Apple bietet es an, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis immer mehr Leute, die auch eben Technik wollen, dann auch zu Apple gehen. So sieht es aus. Also, da kenne ich nichts. Ja, also wenn Google da so weitermacht und jetzt hier anfängt, Europa noch zweite Klasse zuzuordnen, also Apple macht Europa noch nicht zur zweiten Klasse. Dort gibt es immer noch die gleichen Geräte, ja, natürlich teurer, aber immerhin gibt es die gleichen Geräte noch, wie in allen anderen Ländern. Und das ist für mich auch sehr, sehr wichtig, dass wir hier nicht als zweite Klasse behandelt werden. Ja, Sony behandelt uns auch noch nicht als zweite Klasse, hoffe ich jedenfalls. Ja, ich weiß noch nicht genau, wie das neue Flaggschiff von Sony bei uns vermarktet wird und verkauft wird. Man hört sogar relativ wenig von den technischen Daten, ehrlich gesagt, bei diesem Gerät. Dieses Gerät wird vermarktet als Kamera. Ja, als Kamera. Und ich wollte es eigentlich schon als Quiz, ne, wie in den Shownotes sagen, ne? Also ich meine, ein geniales Kamerafon, ja, und Videofon, Videography und Photography, ja, soll professionelle Qualität erreichen. Deswegen haben da auch, wurde das auch live vorgestellt, ja, oder vorgestellt hier in einem Präsentationsvideo von Regisseuren, Filmemachern und Fotografen, Profi-Fotografen, ja. Und ja, ist gut. Also, geniales Kameraphone mit für 1.799 Euro. Wer kann das sein? Richtig, Sony. Natürlich, wer sonst? Sony. Ja? Nur die schaffen es, ein wirklich fantastisches Gerät absolut uninteressant zu machen durch diesen Fantasiepreis. Fantasiepreis. Ja? Ich rede vom Sony Pro Eye. Ja, es wird zwar hier fälschlicherweise als Pro 1, weil das sieht aus wie so ein römisch 1. Ne? Aber es ist Pro Eye. Nicht Pro 1, sondern Pro Eye. Das hat er extra gesagt, denn der Name ist Programm Eye für Image. Für Imaging. Ja, also, das ist ein richtiger Hammer. Ja, und das wurde jetzt eben, hat auch tatsächlich live vorgestellt. Ich habe das Video, das werde ich verlinken, das könnt ihr euch noch angucken. Richtig gut gemacht, aber der Preis ist einfach, es ist mir unbegreiflich, sowas. Ja. Unbegreiflich. Wie kann man? Somit ist natürlich dieses Gerät zu einer absoluten Nische verdammt. Ja. Und ich weiß nicht genau, wie viel Profi-Fotografen und Videoshooter das wirklich nehmen, dann bei diesem Preis, ich meine, da kriegt man eine richtige Kamera dafür, für den Preis, ne? 1799, da kriegt man eine echte, gute Kamera dafür. Auch wenn dieses Gerät das erste Gerät ist, wo übrigens eine 1 Zoll Kamerasensor hat, damit wird die Qualität natürlich sehr, sehr gut. Dennoch, da kann Sony so viel sagen, was sie wollen. Die Qualität wird sicherlich nicht so gut sein wie die Kameras, die sie als Alternative hier präsentieren. Ja, da werden Profi-Videokameras gezeigt und so die Technik und das Know-how von dieser Kamera, ja, wurde eingesetzt für dieses Gerät. Ja, das heißt aber nicht, dass das Gerät so gut ist wie die Kamera. Wenn das nämlich so wäre, dann wäre das nämlich eine Riesenkatastrophe für Sony, weil die dann eben nämlich ihre komplette Video- und Kamerasparte kannibalisiert hätten und nutzlos gemacht hätten. Es ist natürlich nicht so, das könnt ihr euch schon vorstellen, dass, ich sag mal so, es hat einen Grund, warum eine normale Videokamera ein Riesenobjektiv hat, warum eine Fotokamera ein riesiges Objektiv hat. Und normalerweise sogar noch ein Wechselobjektiv oder zumindest ein riesiges Zoom-Objektiv. Ganz einfach, weil je größer die Linse, desto mehr Licht, desto weniger Bildfehler, desto besser kann die Bearbeitung stattfinden, desto besser ist die Qualität. Ja, und ja, ist klar, dass ein Fernsehsender jetzt nicht anfangen wird mit diesem Pro-Eye seine Videobeiträge zu machen. Ja, vielleicht zur Not, ja, mal ein paar Sachen. Das kann man durchaus machen. Also ich sag schon, wenn die sagen, okay, ja, also das ist so im professionellen Bereich oder professionellen Bereich nutzbar, dann sage ich, ja, okay, das ist durchaus drin. Ja. Aber es kann natürlich keine professionelle Video Kamera ersetzen, ja. In dem Sinne von, ne, also das ist wirklich das, was man für Filmproduktion nimmt. Nee, es ist das, was man halt immer dabei hat, ja, und was jetzt noch besser geht mit diesem Pro Eye. Und es gibt auch jede Menge Zubehör dafür, zum Beispiel ein spezieller Halter für das Teil, wo dann eben auch das Display mit dran ist und Mikrofon oben, damit das Soundrecording besser ist. Das alles ist natürlich wunderbar und ja, aber man hat eben doch noch eben dieses kleine Objektiv. Wie auch immer. Wo ist die Nische? Das ist die Frage. Wo ist die Nische? Vlogger. Also Videoblogger, Social Media, Experten. Ja, klar, natürlich, das könnte durchaus sein. Nur, auch da muss ich sagen, 1700 Euro, ja, ich weiß nicht genau, ob da wirklich die Mehrheit der Videoblogger und Selbstdarsteller jetzt eben angesprochen werden kann. Wenn die so ein Budget haben, dann können die sogar besseres Equipment sich zulegen als eben dieses Gerät. Das ist es ja. Versteht ihr, wenn man so viel Geld zur Verfügung hat, dann geht es auch anders. Natürlich, hier, das ist ein Smartphone. Smartphone hat man eh dabei. Aber eben, also ich weiß nicht. Ihr seht Fragezeichen oder ihr hört Fragezeichen hier in jedem Satz von mir, weil es einfach für mich nicht nachvollziehbar ist, für wen dieses Gerät eigentlich sein soll. Ja, die echten Profis nehmen auch echtes Profi-Equipment. Fertig. Und die Vlogger, die sich Profi-Equipment leisten können, die oder 1799 Euro einfach mal so raushauen können, die holen sich lieber dann eben ein anderes Equipment, ja, zumal man schon ausreichendes Equipment plus ein iPhone 13 bekommt, ja, und das ist ja für die Hipster unabdingbar, ja. Also ich meine, da muss man schon mehr bringen, um die Hipster davon zu überzeugen, ne, holt euch dieses Gerät. Von daher schade um dieses schöne Gerät, aber ja, Sony, damit kommt ihr nicht raus aus den Miesen bei der Smartphone-Sparte. Und da könnt ihr noch tausendmal sagen, dass das kein Smartphone ist oder überhaupt nicht erwähnen, dass das ein Smartphone ist, sondern dass es eine Kamera ist. Weil das ist eine sehr schlechte Profikamera dann. Eine sehr, sehr schlechte Profikamera, muss ich schon sagen. Aber ein saugutes Kamera-Smartphone. Aber nicht für 1799. Hihi. So. Das muss ja auch mal gesagt werden. Aber Sony, da gibt es noch eine andere Meldung diese Woche. Und zwar haben die sich jetzt zusammengetan. Das steht jetzt fest mit TSMC. Und die bauen in Japan eine Chipfertigungsstraße. Man macht also die Pläne wahr, weil durch die momentane Situation gibt es immer wieder Chipknappheit und Sony und Japan reagiert da dann halt eben ein bisschen anders da als Europa. Die jammern nicht rum und suchen neue Partner, von denen sie über den Tisch gezogen werden können im Ausland, sondern die holen sich die Chipfabriken direkt ins Land und sind dann eben sicher vor etwaigen Problemen mit der Lieferung aus anderen Ländern. Das hat man jetzt gesehen, wie schnell das gehen kann. Ja, ein Hafen in China wird gesperrt und die ganze Welt hält den Atem an, weil sie wissen, okay, da werden wir noch 2 Jahre da Nachwirkungen haben davon. Und Chipknappheit und Sachen werden teurer und Autos können nicht gebaut werden und es gibt Kurzarbeit und bei den Autofirmen. Das alles ist tatsächlich passiert. Das ist kein Science-Fiction-Film oder so oder eine dunkle Vision, die irgendjemand hatte, sondern tatsächlich ist passiert. Und da muss man doch wirklich ernsthaft mal überlegen, wie kann man so etwas verhindern in Zukunft. Und Sony ist eben zu dem Schluss gekommen, wenn wir dafür sorgen, dass wir hier bei uns direkt, wo also auch Sony sitzt, ja, in Japan, so eine Chipfabrik haben können, ja, dann ist uns der Hafen in China, der geschlossen wird, mal egal. Ja, so sieht es aus, ne? Und so, das soll übrigens in Kumamoto gebaut werden. Ich finde, das ist eine sehr schöne Gegend dort. Ja, das ist, wenn ihr was von Kumamoto seht, seht ihr auf jeden Fall immer so ein Bärenlogo. Weil die Bären von Kumamoto sind berühmt. Ja. Dort soll jetzt diese Chip-Fabrik gebaut werden. Ja. Und Jede Wette, dort gibt es keine so großen Proteste gegen den Bau dieser Chipfabrik, sondern vielleicht freuen sich sogar die Anwohner dort, dass jetzt hier ein Stück Zukunft wieder in Japan geschrieben wird und eben nicht woanders. Jo, damit komme ich gleich jetzt mal zur App der Woche. Mit den Themen sind wir jetzt durch. Und ich habe mal wieder Lust gehabt für so ein 8-Bit-Pseudo- oder Pseudo-8-Bit-Game. Ja, und da ist mir doch mal so ein alter Bekannter eingefallen. Mensch, Kairosoft. Ja, Kairosoft. Genau die, die auch den Game Dev Simulator gemacht haben. Wie heißt es nochmal genau? Games Dev oder sowas. Das Spiel, ja genau. Fantastisch. Die haben wirklich einiges gemacht. Game Dev Story hat das Spiel geheißen, genau. Und natürlich hatte ich das auch gekauft. Das war auch natürlich App, da war schon viele Jahre her. Hm. Aber die haben mittlerweile so viele geniale Pseudo-8-Bit-Games mit diesem Grafikstil, wie auch eben diese Game-Dev-Saga, dass das einfach fantastisch ist. Und hier ist mir besonders eines reingefallen, das gibt's auch schon einige Zeit. Ja. Das ging an mir total vorbei, aber das musste natürlich heute App der Woche werden. High Sea Saga nennt sich das. Und dreimal dürft ihr raten, das ist ein Piraten-Game, genau. Rüstet eure Flotte auf, natürlich im Dienste der Majestät, ganz klar. Irgendjemand muss ja da Rückendecken geben. Ne? Und macht euch auf die Socken und kämpft mit eurer Crew, die ihr dann anheuern könnt, in zweifelhaften Spelunken trainieren könnt und dann eben auf Abenteuer, auf Quests schicken könnt, wo ihr dann natürlich XP und Gold und andere Gegenstände verdient, die ihr dann wiederum nutzen könnt, um euer Piratenimperium weiter zu erweitern und alles über die Planke gehen zu lassen, was kreucht und fleucht. Nicht schlecht gemacht. Man kriegt eigentlich relativ schnell einen Einstieg, auch wenn am Anfang ziemlich viel erklärt wird, was also wirklich schon etwas nervt. Ja. Aber da muss man durch, damit man versteht, warum oder was man dann machen muss, um eben relativ schnell weiterzukommen. Und dann funktioniert das auch alles sehr, sehr schön und ja, ist genau richtig für ein Smartphone. Keine zu extremen Sachen, wo ihr jetzt stundenlang genau fokussiert sein müsst, sondern auch mal Quests anstoßen, die so quasi von selbst laufen, ja, wo ihr also auch jederzeit mal unterbrechen könnt und dann weitermachen könnt. Ich finde es sehr, sehr schön. Leider gibt es bei den neueren Kairosoft Games ein klein wenig Unterschied zu den älteren Titeln. Und zwar sind die jetzt tatsächlich auch dazu übergegangen, solche sogenannte In-Game Purchases zu machen. Ja. Das hat mir natürlich bei denen auch gut gefallen, dass man dann ein Spiel kaufen konnte und fertigen. Dann konnte man das richtig komplett zocken. Ja, jetzt haben die das auch umgestellt. Na, ist verständlich, weil andere verdienen sich damit eine goldene Nase und die wollten da halt jetzt nicht neben dran stehen. Dennoch hält sich das in Grenzen und ihr könnt, das Wichtigste ist ja die Werbung zum Beispiel, die könnt ihr auch dann ausblenden für nicht allzu viel Geld. Die werden euch dann entfernt. Quasi im Spiel selbst könnt ihr das auswählen. Aber ein Vorteil hat es auch, ihr könnt das Spiel also erstmal installieren, zocken, gucken, ob es euch gefällt und dann entscheiden, ob ihr denn die Werbung zum Beispiel entfernen wollt oder andere Sachen hier kaufen wollt. Es gibt eine ganze Reihe von neuen Games bei denen. das ein oder andere wird vielleicht auch in Zukunft mal App der Woche werden, aber ich gucke mir die alle mal ganz, ganz in Ruhe an. Ja, ich sehe einige, die sehr, sehr interessant sind, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, die werde ich dann eventuell nochmal hier entweder im, also als App bewerten oder eben als App der Woche, je nachdem, wie gut die Teile sind. Also, diese Woche ist jedenfalls Hi-Sea Saga kostenlos im Play Store zum Ausprobieren und mit Werbung auch einfach spielbar. Ja. Und ja, was soll man dann falsch machen können? Cool. Nettes, unterhaltsames Pseudo-8-Bit-Grafikspiel. Genial für Smartphone. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Links und Informationen sucht, in den Shownotes findet ihr die. Ja, und die Shownotes wiederum, die findet ihr in eurem Podcast-Player irgendwo zum herunterklappen oder mal aufrufen. Dort seht ihr dann die ganzen Themen und entsprechend Links dazu. Ja, damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.